من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, und machen weiter بإذن تعالى mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Kapitel 78. Bei Kapitel 78 Babu Amri Wulatil Umur Birrifqi bi Ra'ayahum wa nasihatihim wa shafaqati alayhim wa nahi an ghishihim wa tashdidi alayhim wa ihmali masalihim wa ghaflati anhum. Qala Allahu Ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. Wa qala Ta'ala inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa 'an ibn 'Umar رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا الباب باب أمر ولاة أمور المسلمين بالرفق برعاياهم ونصحهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عن حوائجهم. هذا الباب عقده المؤلف يخاطب فيه ولاة أمور المسلمين ويخاطب فيه كذلك الرعية. أما الولاة فيجب عليهم الرفق بالرعية، النصح للرعية، العدل بين الرعية، والقيام على مصالح الرعية، والإحسان للرعية. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح لولاة الأمور، وعدم التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم، لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها، أما نشر المساوئ فهذا لا يستفيد منه الناس، وإنما هذا يوغل الفتنة بين المسلمين. واستدل المؤلف بقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يعني لا تتعالى عليه ولا ترتفع عليهم، بل اخفض الجناح حتى وإن كنت تستطيع أن تطير في الجو، فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما خفض الجناح فهو في لغة العرب الرفق، الرفق أنه يترفق معهم. وأما من خالف وعصى فله العقوبة، لذلك قال لمن اتبعك من المؤمنين، أي الذي يتبعك من المؤمنين اخفض له الجناح، أما الذي ما يتبعك فهذا ينال العقوبة. لذلك قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم قال المؤلف إن الله يأمر، الآية عفوا، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يا أخو هذه الآية جمعت كل الحقوق والواجبات، وجمعت الدين، كل الدين هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالعدل واجب، فالإنسان يعدل مع نفسه، مع نفسه وفي أهله ومع غيره. فالعدل مع الرعية ألا يثقل عليهم ولا يطلب منهم أمرا لا يستطيعوه أو لا يطيقوه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح أو أتزوج النساء. فالعدل في كل شيء مطلوب، والإحسان هو فوق هذه الدرجة التي يصل الإنسان أنه يحسن للشيء الذي أمامه، فهذا لا يستطيعه كل إنسان. وأما إيتاء ذي القربى فهذا بارك الله فيكم من الأمور التي أمرنا بها في ديننا. العدل، إذن العدل بين الرعية، العدل بين الأولاد، العدل مع الناس، العدل مع النفس إلى غير ذلك. الإحسان فضل زائد على العدل، فوق العدل، فضل زائد فوق العدل. إيتاء ذي القربى أي عطاء القريب حقه. وينهى سبحانه وتعالى عن الفحشاء، الفحشاء، وتحت الفحشاء يدخل كل حرام. والمنكر نفس الشيء، المنكر هو ما ينكر، يعني الإنسان ما يستسيغه، ما يقبله. والبغي تجاوز الحد، يعظكم لعلكم تذكرون، أي إذا فهمتم هذه الأمور وفهمتم هذه الموعظة وكنتم من العادلين المحسنين وابتعدتم عن الفحشاء والمنكر والبغي ستذكرون هذا الشيء. ثم ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بحديث عظيم، ألا وهو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي كل إنسان مسؤول يوم القيامة عن الشيء الذي كان يجب عليه أن يؤديه، سواء كان في بيته، سواء كان في عمله، سواء كان في أي شيء، كل شيء يكون تحت رعايتك أو رعاية غيرك، فالمسؤول عنه هو الذي يسترعى هذا الأمر في كل صغيرة وكل كبيرة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله سبحانه وتعالى على رعيته ويموت حين يموت غاش له، يعني الإنسان هذا الله سبحانه وتعالى استرعاه رعية ولكنه ما أدى حقها الله سبحانه وتعالى فيها ولا أدى حقهم، فهذا يموت والله سبحانه وتعالى لا يرضى عليه، وحرمه على الجنة، أي ما يدخل ابتداء الجنة، إذا كان مسلمين سيدخل الجنة ولكن ما يدخل ابتداء الجنة. لذلك وجب عليه أن ينصح لهم وأن يعاملهم معاملة حسنة حتى إن كانوا من أهل الجنة دخل معهم الجنة، وإن كانوا طبعا من أهل الطلاح بعد أن نصحهم فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أدى الذي عليه، أما هم الذين يتحملون المسؤولية. المرأة مسؤولة، أي ستسأل المرأة، أنت كنت في بيت زوجك فكانت أمورك 1 2 3 4، الولد، الأب، الابن، العم، الخال، الجد، الصديق، الصاحب إلى غير ذلك، كله مسؤول يوم القيامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل Pflicht der maßgeblichen Persönlichkeiten gültig zu den Leuten, für die sie Verantwortung tragen, zu sein. Sie um Rat zu fragen und Mitgefühl zu zeigen, sowie Verbot, sie zu betrügen, hart zu ihnen zu sein, ihre Interessen zu vernachlässigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, und senke deine Fitze, das wird deine Flügel, über die, die dir folgen, unter den Gläubigen. Und Allah sagt, auch sinngemäß übersetzt, wahrlich, Allah gebietet, Gerechtigkeit zu üben und Gutes zu tun und Freigebigkeit gegen den Verwandten. Und er verbietet Abscheulichkeit, Unrecht und Ungehorsam. So lehrt er euch, auf dass ihr ermahnt werden möget. Das nächste Hadith, das ist eine Wiederholung von Hadith 653, das ist unser Hadith, das ist Wiederholung von Hadith 285. Das geht darum, Barakallahu fikum, dass jeder von uns verantwortlich ist und er wird nach dieser Verantwortung am letzten Tag gefragt. Der Imam, der Führer der Muslime, der Mann zu Hause, die Frau zu Hause, der Diener zu Hause und jeder, der etwas Verantwortung getragen hat, wird danach gefragt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte von Hadith von Abi Ya'la, Ma'qal oder Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, jeder, der von Allah als Hüter über andere eingesetzt wurde, für deren Versorgung er verantwortlich ist, und der sie, wenn er stirbt, betrogen hat, dem hat Allah das Paradies verwehrt. Das war Al-Bukhari Muslim. Eine andere Version lautet, und der seiner Verantwortung nicht mit Rat und Tat nachgekommen ist, wird den Geruch des Paradieses nicht genießen. Und in der Version bei Muslim heißt es, jemand, der mit einer Angelegenheit der Muslime betraut wurde und er setzt sich nicht dafür ein und rät ihnen nicht, wird nicht mit ihnen ins Paradies eintreten. Das geht darum erstmal, dass wir verstehen, was hier gemeint wird mit Ulat al-Umur. Ulat al-Umur, barakallahu fikum, sind die Leute, die Verantwortung für Muslime tragen. Allgemein, Ulat al-Umur, diejenigen, die unsere Sache in ihren Händen haben, das wird Hüter. Hüter in verschiedenen Themen. Das wird, wäre es in Regieren, dann ist er der Präsident oder König und so weiter. Ist es zu Hause, dann ist er Vater und Mutter. Ist das auf Arbeit, dann Chef der Arbeit. Ist das in zum Beispiel Schule, dann Direktor und Lehrer. Das sind sozusagen Leute, die Verantwortung tragen. Aber allgemein für uns Muslime, Ulat al-Umur sind zwei. Allgemein. Wenn wir von Ulat al-Umur sprechen, dann sprechen wir von zwei. Von Führern und Gelehrten. Und die Gelehrten tragen mehr Verantwortung eigentlich als die Führer selbst. Weil die Führer, die vollstrecken Gesetze, aber die Gelehrten, die erklären den Leuten die Religion. Aber hier geht es an der ersten Stelle um diese Verantwortung und Hüter, das wird für die Muslime. Und deshalb kommen wir zu diesem Kapitel, Barakallahu fikum. Und zwar, das heißt, die Hüter und die Verantwortung tragen für Muslime, die haben bestimmte Aufgaben, die haben Pflichten und die haben natürlich auch Rechte. Aber leider heutzutage wird nur von Pflicht eines, sage ich jetzt, Führers oder Oberhaupt der Muslime oder Imam, und es wird überhaupt nicht von seinen Rechten gesprochen. Seine Pflichten sind, jetzt zum Beispiel ein Oberhaupt für Muslime, seine Pflichten sind erstmal, er muss Gerechtigkeit schaffen. Er muss gut zu seinem Volk sein. Er muss dieses Volk mit Barmherzigkeit begegnen. Er muss für sie alles leisten, damit sie besseres Leben bekommen. Und er muss zwischen ihnen, sage ich jetzt, ein Klima der Toleranz, der Barmherzigkeit schaffen. Das sind die wichtigsten Themen, die sie brauchen eigentlich. Dazu gehört, dass dieser Hüter der Muslime oder überhaupt Muslime natürlich und mit seinen Vertretern und so weiter, dass sie alles für die Muslime schaffen, was sie brauchen. Schulen, Bildung, sage ich jetzt, Straßen, Industrie, Handel, Gesellschaft, alles. Jetzt seine Pflichten, das sind seine Pflichten. Seine Rechte natürlich sind auch, dass die Leute ihm Gehorsamkeit leisten. Dass sie von ihm nicht schlecht reden. Dass sie die Leute nicht hetzen gegen ihn. Wenn er befiehlt, dann müssen sie annehmen. Sie müssen ihm Nasiha geben. Nasiha bedeutet in diesem Zusammenhang Rat geben, dass sie ihm Rat geben, Barakallahu fikum. Das sind die Themen, die hier wichtig sind. Ja, das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Wa Jazakumullah khair. Das heißt, wir müssen aufpassen. Es gibt, das ist ein Wechselwirkung zwischen Führern mit ihren Pflichten und Rechten und auch zwischen Volk mit den Pflichten und mit den Rechten. Das Volk trägt Verantwortung und die Führer tragen auch Verantwortung. Nicht nur die Führer tragen Verantwortung, weil der Prophet s.a.w. sagte, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Jeder von euch, jeder von euch hat Verantwortung und er wird danach befragt. Am letzten Tag. Deshalb sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala, waqfad janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin. خفض الجناح بارك الله فيكم das heißt senke dein Flügel. Im Arabischen, wenn man sagt senke dein Flügel, bedeutet sei bescheiden und barmherzig. Das heißt, die Führer müssen bescheiden sein, barmherzig sein mit ihren Völkern. Die müssen barmherzig sein und bescheiden sein mit ihren Völkern. Die müssen Gerechtigkeit schaffen. Und das ist hier für jede Gläubige. Wenn jemand das Gute macht, wird belohnt. Wenn jemand schlecht macht, wird bestraft. Das ist die Sache. Und die nächste Ayah ist eine der wichtigsten Ayah. Das ist Barakallahu fikum eigentlich die Verfassung der Muslime. Diese Ayah. Die nächste Ayah, Barakallahu fikum. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Das ist Verfassung für uns Muslime. Damit wir, das heißt von Surat al-Nahl, der Ayah 90. Surat al-Nahl, der Ayah 90. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt Gerechtigkeit, al-adl, al-ihsan, Güte und Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba und der Verwandten ihre Rechte zu geben. Wa yanha 'anil fahsha abscheulich wal munkar was schlecht ist wal baghi Ungerechtigkeit. يعظكم لعلكم تذكرون. Das heißt, diese drei Befehle und die anderen drei Verbote, die machen die Basis für die Verfassung der Muslime. Und das ist erstmal Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder sein Recht bekommt. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass du das tust oder etwas tust an die richtige Stelle. Abwegst in der richtigen Stelle. Al-Ihsan, Güte, ist mehr als Gerechtigkeit. Du bist gerecht und du gibst mehr. Du verzeihst, du vergibst. Es ist in der richtigen Konzeption. Und nicht barakallahu fikum, wie manche Leute denken, dass sie immer verzeihen, vergeben. Das stimmt. Ein Oberhaupt der Muslime muss auch bestrafen. Ein Richter verhängt auch Strafen. Warum? Damit die Gesellschaft geschützt wird. Wa ita'i dhil qurba, das wird die Verwandten haben Rechte, man muss ihnen ihre Rechte gewähren. Yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagh. Al-fuhsh, das ist was abscheulich ist. Was wird abscheulich? Weil die Menschen, die richtige, vernünftige Denkweise haben, die schämen sich vor und die natürlich, die ekeln sich von bestimmten Handlungen oder Wörtern, und das ist das Abscheuliche, das ist das, was natürlich bei den normalen Menschen überhaupt ungemocht ist. Al-Munkar, etwas, was die Leute wissen, dass es nicht richtig ist, dass es falsch ist, zum Beispiel wie Lügen. Und deshalb sage ich jetzt Al-Fahsha Al-Munkar Al-Baghi, Ungerechtigkeit, das umfasst alles, was verboten ist in unserer Religion. Schirk ist abscheulich. Schirk ist Baghi. Schirk ist Munkar. Uquq al-Walidin, dass man schlecht zu Eltern ist. Das ist darunter. Der erste Ayah, Al-Adl, das umfasst alles, was in unserer Religion ist. Du musst gerecht zu deinem Gott sein, gerecht zu deinen Mitmenschen sein, du musst gerecht zu dir selbst sein. Und dann kommt die nächste Überlieferung. Und so, barakallahu fikum, jeder ist verantwortlich. Jeder ist verantwortlich. Der Imam der Muslime ist verantwortlich für sein Volk. Das Volk ist verantwortlich für sein Imam. Die Frau zu Hause, der Mann zu Hause. Jeder hat Verantwortung. Und wenn du deine Verantwortung nicht nachgehst, dann hast du Unrecht getan. Und Allah hat Unrecht verboten. Und dann kommt die nächste Überlieferung, und zwar von Abu Ya'la Ma'qal ibn Yasar, Barakallahu fikum, und zwar ein Führer oder Oberhaupt oder eine Person, die Hüter ist für die Muslime, und der geht seine Arbeit nicht nach, der geht seine Verantwortung nicht nach, sondern der betrügt sein Volk oder der betrügt die Leute, die unter sein Macht sind, diese Person wird das Paradies nicht riechen. Was wird das Paradies nicht riechen? Aufpassen bitte. Jeder Muslim kommt ins Paradies. Der wird nicht niemals ewig in der Hölle bleiben. Aber Haram alayhi al-Jannah, das wird ihm das Paradies verwehrt oder verboten. Das heißt, am Anfang, der kommt nicht ins Paradies. Weil viele Leute denken, unter Muslimen heutzutage, der geht sofort ins Paradies. Das heißt, keiner kann dir Garantie geben, dass du ins Paradies kommst. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala, wer ins Paradies kommt und wer nicht. Aber es geht hier darum, pass auf bitte, es geht darum, Allah hat dir an Verantwortung gegeben. Allah hat dir geholfen, dass du eine Position bekommst. Wenn du deine Verantwortung und deine Position nicht für das Gute benutzt, sondern du missbrauchst deine Verantwortung, dann wirst du das Paradies nicht riechen. Das heißt, das Paradies ist dir verwehrt. Einige Leute sagen, und? Ja. Aber am letzten Tag wird man sehen, was bedeutet hier und? Das heißt, angenommen, wir denken, wir vertrauen in eine Sache. Angenommen, du bist ein Lehrer und die Leute schenken dir Vertrauen. Da musst du dann dein Lehreramt sozusagen, du musst treu sein. Wenn du das nicht, wenn du nicht treu bist, wenn du das, wenn das missbrauchst, dann fehlst du unter dieser Überlieferung, was der Prophet uns erklärt hat. Du bist Arzt. Du bist Arzt. Und du machst das auch, das gilt für dich das Gleiche. Du bist zum Beispiel Ingenieur. Du bist ein Arbeiter. Allgemein. Weil der Prophet sagte, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً. Er hat nicht gesagt, jetzt unbedingt, das ist der Führer. Natürlich, da kann man sagen, das geht eher über die Leute, die natürlich eine große Verantwortung haben. Aber hier, das geht um Hüten. Also du bist Hüter für etwas, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese Verantwortung gegeben. Wenn du nicht treu bist, dann ist die Strafe groß. Deshalb sagte die andere Überlieferung bei Muslim, مَا مِنْ أَمِيرًا يَلِي أُمُرَ الْمُسْلِمِ. Jetzt ist es direkt bezüglich Führer, bezüglich Präsident oder König, bezüglich eine Person, die sozusagen in Führungsebene ist. Das geht nicht mehr jetzt über einen Imam, das geht nicht jetzt um, Entschuldigung, einen Imam oder Lehrer oder was anderes. Nein, das geht jetzt um wirklich eine Person, die Macht hat. Das wird Machthaber. Der Machthaber bei den Muslimen. Wenn er nicht diese Leute gut behandelt, wenn er ihnen keine richtigen Ratschläge gibt, wenn er sich nicht bemüht für die Muslime, dann wird diese Person, wal'iyadu billah, ins Paradies nicht kommen, wenn die Leute ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Das ist der Sinn und die Bedeutung von diesem Hadith. Barakallahu fik. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, sami'tu رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعهم. متفق عليه. إذن الرفق واللين ورعاية مصالح المسلمين ومصالح الرعية، هذا هو واجب الأمير وواجب السلطان وواجب ذلك الذي يسترعيه الله رعية للمسلمين. فذاك هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من تولى أمر المسلمين خاصة وعامة. أما التولي العام فهو خليفة المسلمين أو الإمام، وأما الخاص الذي يولى في شيء معين. ويقع هذا الحديث على من تولى أمر بيته، يقع على من تولى أمر بيته أو أمر مدرسة أو أمر مسجد، يقع على كل واحد. لذلك قال: من ولي من أمر أمتي شيئا، يعني أي شيء من أمور المسلمين تولاه. وهذا الإنسان شيئا هنا نكرة في سياق الشرطي، والنكرة في سياق الشرط تعم، يعني عام لا يخصص في شيء. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، يعني هذا عاملهم باللي، فالله سبحانه وتعالى يا ربي ارفق به. أما شق عليهم، ما معنى الشق عليهم؟ يعني أن يطلب منهم ما لم يأمرهم الله به ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به. انتبه، ليس الشق هنا، لا نحن الشق اليوم يعني واحد تقول له قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه لا تصعب علينا. ليس المعنى هنا لا تصعب علينا، المعنى انك تقودهم الى الخير، المعنى ان تبين لهم دين الله سبحانه وتعالى، المعنى انك تطبق دين الله سبحانه وتعالى معهم. والرفق هو تيسير وتسيير، انتبه، تيسير وتسيير امور المسلمين وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الشفقة بالناس. أما الذي يقود الناس إلى الحرام فهذا أبدا ما يرفق بالمسلمين، وإنما هذا يقودهم إلى النار ويشق عليهم يوم القيامة. فإذا قال فاشقق عليه، أي بأن يكون عنده مشقة في ولاية أمر الناس. وأما الحديث الثاني، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني الأنبياء في بني إسرائيل كانت هي تقود الناس وتحكم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا نبي بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع، قرآن وسنة وإجماع الأمة، أنا وآخر الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لذلك أجمعت الأمة على أنه من ادعى النبوة أو الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع الأمة كائن من كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعدي ما في نبي، يعني ليس كما بنو إسرائيل كان نبي بعده نبي، أنا ما في بعدي نبي، ولكن ما الذي سيأتي بعدي؟ خلفاء، خلفاء يكثرون. قال فما تأمرون، انتبه، الخلافة الراشدة، خلافة الأمويين، خلافة العباسيين، حتى الخلافات الأخرى الدويلات وحتى العثمانيين اعتبرها أهل العلم خلافة. أما خلافة الفاطميين والقرامطة والروافض فهذه ما اعتبرها أهل العلم، انتبه، أما البقية كلها اعتبروها، أما البقية اعتبروها. قال سيكون خليفة بعد خليفة، قالوا فما تأمرون؟ قال بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة، أوفوا بيعة الأول فالأول، أوفوا بيعة الأول فالأول. وهنا انتبه، ثم أعطوهم حقهم، يعني إذا ظلم وجار وهو مسلم، إذا ظلم وجار وهو مسلم فعليك أن تعطيه حقه، ويوم القيامة تطلب حقك. طيب ثاني يقول طيب ليش انتظر ليوم القيامة؟ ايه احسن لك، موت مظلوم لا مظالم. طبعا لما نتكلم عن هذا الامر بارك الله فيكم، مباشرة يتبادر الى الكثير يقول طيب هذا الوضع الذي عندنا اليوم في بلاد المسلمين هل هذا هو؟ يا اخوة، اولا الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم مسلم، مسلم، وعلى الأقل يعطي شيئا ويرعى رعية المسلمين. أما هؤلاء الذين عندنا، أولا من يقول عنهم أنهم مسلمين؟ أنا ما أتكلم الكل، أمان وعم. وثانيا هل هؤلاء أصلا يعترفون بالإسلام؟ أصلا أقول والله لك لا لا لا، يعني ما يجوز للإنسان أن يغش الناس ويجعل أمثال هؤلاء كأنه في زمن العباسيين أو في زمن حتى العثمانيين. يا أخوة، الخليفة العثماني على الرغم من أنه في آخر دولة العثمانيين وخلافة العثمانيين كان في كثير من الطوام، ولكن كان في عنده شيخ الإسلام، وكان عنده يحكم بالدين، وكان الناس يعني في عندها دين. أما اليوم أين الدين؟ هم نزعوا كل شيء من الدين، فنسأل الله العافية والسلامة. لذلك انتبهوا يا أخوة بارك الله فيكم. ثم مسألة الخروج على الحاكم، هذه مسألة سنتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تعالى. هذه ليست مسألة كما يظن الناس أنه لا يجوز أبدا، نحن نقول الأصل لا، ولكن بعض الأحيان لا شك نعم، بشروط معينة، بشروط معينة. ففي قوم جعلوا الخروج على الحاكم كما يشاء الناس، وفي قوم شددوا وقالوا أبدا لا يجوز، وهذا غالى وهذا غالى. وإنما في نقاط أو في أحيان أو في أقول يعني بعض الحقبات في التاريخ تدل على غير هذا، لذلك انتبه. أما إذا كان حاكم مسلم، خليفة مسلم، يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى وعنده أخطاء وعنده ظلم، فلا يخرج عليه. ليش؟ لأن مصلحة الأمة أهم من مصلحة الأفراد. والله تعالى أعلى وأعلى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عليها زاكت، ich habe den gesandten Allahs in meiner Wohnung sagen hören. Wohnung gab es nicht in meinem Haus, aber das war kein Haus, das war Gemach. O Allah, ich bitte dich, dass du mit demjenigen, der in meiner Gemeinde Umma Verantwortung für etwas übernommen hat und der hart mit ihr verfährt, auch hart verfährst und zu demjenigen, der freundlich zu ihnen ist, auch freundlich bist. Das Muslim. Abu Huraira radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Volk Israel wurde vom Propheten regiert. Jedes Mal, wenn ein Prophet starb, folgte ihm ein anderer nach. Und gewiss wird es keinen Propheten nach mir geben. Aber nach mir wird es viele Khalifen geben. Man fragte ihn, O Gesandter Allahs, was rätest du uns? Er sagte, verhaltet euch nach der Huldigung loyal. Und zwar zu einem nach dem anderen. Und gebt ihnen, was ihnen zusteht. Und wendet euch an Allah, der mit euch ist. Denn Allah wird sie gewiss für das, was ihnen anvertraut wurde, zur Rechenschaft ziehen. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Um was geht es hier? Verantwortung. Allah subhanahu wa ta'ala gibt jemanden Verantwortung. Lehrer. Direktor. Chef. Führer. Richter, alles. Jeder, der Verantwortung hat und der geht mit den Leuten, die unter ihm sind, mit Barmherzigkeit, freundlich, Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah mit ihm barmherzig sein, freundlich sein. Derjenige, der hart zu ihnen ist, möge Allah zu ihm hart werden. Was wird hart werden? Dass er Probleme hat und dass das schwer für ihn wird. Das geht hier nicht nur, das geht nicht nur um Oberhaupt der Muslime oder Machthaber. Das geht um jeden Muslim, der Verantwortung für Muslime trägt. Deshalb trägst du Verantwortung? Musst du Allah fürchten. Machst du das nicht, dann wird das für dich hart sein. Und am letzten Tag wird sie zur Rechenschaft gezogen. Das ist der Sinn. Nächste Überlieferung, Barakallahu fikum. Die nächste Überlieferung ist sehr schöne Überlieferung. Und zwar, der Prophet sagt hier, er ist der letzte Prophet Gottes. Nach ihm kommt kein Prophet. Passt auf. Das ist jeder, der behauptet, Prophet zu sein oder Gesandter zu sein, nach unserem Propheten, ist Kafir. Mit Konsens der Umma. Mit Konsens der Umma. Egal wer diese Person ist. Aber nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen Khalifen. Also die sind Oberhäupte der Muslime und die regieren die Muslime mit Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war bei Volk Israel, die Propheten haben das gemacht. Die Propheten haben diese Position gehabt, dass sie führen, regieren und dass sie auch Religion verkünden. Bei uns Muslimen, mit dem Propheten, mit seinem Ableben, Barakallahu fikum, es gibt keine Offenbarung mehr. Diese Khalifen aber, die nehmen ihre Macht durch Beweise von Koran und Sunna. Und deshalb, die werden viele sein, sagte der Prophet, wenn du siehst, erstmal die Khilafa al-Rashida, 30 Jahre, dann die Amuyyin, ungefähr 90 Jahre, dann die Abbasin, 400 Jahre, dann die Osmanen, 400 Jahre und so weiter. Übrigens, Al-Fatimiyun, Fatimiten, haben die Gelehrten nie gezählt als Khilafa, weil die, wal-Iyadullah, Rawafid waren. Rafida, sie haben die Muslime vom Islam ausgeschlossen, die haben die Muslime getötet, die waren sehr schlimm, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, diese Khalifen, die werden uns regieren. Das sind Führer, Hukam, Präsidenten, Könige, egal jetzt. Was sollte man machen, wenn man Huldigung gegeben hat, wenn man Treueid gegeben hat, dann muss man gerecht sein. Zu wem? Zu Muslimen, zu dem Khalif, der Muslim ist. Aber wer kein Muslim ist, der gibt keine Huldigung. Erstens, zweitens, da gibt es keine Gehorsamkeit mehr. Und deshalb müssen wir, wenn wir das sagen, sagt man, aha, was sagen wir jetzt mit unserer Lage? Unsere Lage erklärt man anders. Nicht wie man hier, da nimmt man das Hadith so und will man so direkt interpretieren. Nein, nein, nein. Manche Leute sagen, das geht überhaupt nicht, andere sagen, das geht auf jeden Fall. Das ist falsch, das ist falsch. Jede Situation hat ein Urteil. Jede Situation hat ein Urteil. Aber wenn der Führer Muslim ist, auch wenn er ungerecht ist, dann geben wir ihm seine Rechte und wir verlangen von Allah unsere Rechte und am letzten Tag bekommen wir unser Recht bei Allah. Was ist uns wichtiger? Recht am letzten Tag zu bekommen oder in dieser Dunya? Eine sagen, liebe Dunya. Nein, liebe Akhir. Weil du dadurch ins Paradies kommen kannst. Aber in Dunya, vielleicht kannst du das verpassen. Auf jeden Fall, das nächste Mal, vielleicht reden wir auch, wenn wir über Wali al-Adil und sowas reden, dann barakallahu fikum, erzähle ich ein bisschen über unsere Haltung als Ahl Sunnah wa al-Jama'a zu den Führern und zu den Hukam und was wir, wie wir mit ihnen, barakallahu fikum, umgehen und was wir mit ihnen machen, barakallahu fikum, sagakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.